Den einsetzenden Bemühungen der rivalisierenden Parteien gelang es, hier und dort weitere Kirchen anderer Länder auf ihre Seite zu ziehen. Zwei feindliche Christenlager, kenntlich an der Zugehörigkeit zu der Obedienz des einen oder anderen geistlichen Oberbeamten, standen sich seit 1378 gegenüber. Rund 30 Jahre sollte der trennende Graben durch die Christenheit laufen, und dann, im Jahre 1409, trat nicht mehr ganz unerwartet jenes große Ereignis ein, das seit einem vollen Jahrhundert in erster Linie von der französischen Nationalkirche und den Theologen der Pariser Universität so heiß begehrt worden war: der dogmatisch-hierarchische Universalismus. Nicht auf geradem Weg wurde das ersehnte Ziel erreicht, aber nun, eben im Jahre 1409, war es trotz aller Rückschläge dennoch erreicht. Von 1378 an hat man gut 30 Jahre auf beiden Seiten daran gearbeitet, den trennenden Graben zuzuschütten. Endlich fiel im Jahre 1409 die Schranke unter der Parole, durch dogmatisch-hierarchische Union der beiden Kirchengruppen zu einer einigen Über- und Universalkirche. An jenem Tage, als auf dem Konzil zu Pisa 1409 Vertreter der bisher feindlichen Obedienzen gemeinsam einen Oberhirten, einen wirklichen Universalpapst wählten, wurde die gallikanische Idee einer katholischen Universalkirche Wirklichkeit. Alexander V., so nannte sich der Gewählte, ist also der erste katholische Universalpapst. Die interessante Aufgabe, die immer erneuten Versuche zur Beilegung des angeblichen Schismas, wie sie die gefälschte Überlieferung im Banne ihrer Generaltendenz geschildert hat, im Einzelnen kritisch zu begutachten, muss ich mir für später vorbehalten. Nur auf wenige bedeutsame Tatsachen soll an dieser Stelle noch hingewiesen werden. Die eigentliche Treiberin der Union der beiden Kirchengruppen war die Universität Paris. Man könnte sogar das Konzil von Pisa, die vorübergehend hierher verlegte, durch die Teilnahme aller Nationen verstärkte theologische Fakultät der Pariser Universität nennen. In Pisa sollen neben vielen Kardinälen und Bischöfen 300 Doktoren der Theologie versammelt gewesen sein. Wir verstehen die Anwesenheit dieser Theologen aus allen Teilen beider Obedienzen sehr gut, wenn wir bedenken, dass ja auf dem Konzil zu Pisa als Grundvoraussetzung der Union und der Aufstellung eines Universalpapstes die Schaffung des notwendigen universalen Dogmas, des Einheitsdogma, verwirklicht werden musste. Ohne Universaldogma kein Universalpapst. Die Akten des Konzils, so wie sie vorliegen, sind natürlich gemäß der Tendenz von Schisma gefälscht. Auf dem Pisaner Konzil ist auch die Verlegung des neuen Universalpapsttums nach Rom beschlossen worden. An einem neutralen Orte sollte der Universalpapst seinen Residenzsitz haben, nicht in Frankreich und in Deutschland. Und da einigte sich die Eifersucht der Völker aus kluger Berechnung und unter Berücksichtigung aller Umstände sozusagen zwangsläufig auf die Ruineneinöde am Tiber. Aber die geplante Welthauptstadt der Christenheit musste erst noch allmählich aufgebaut werden. Auf dem Konzil von Pisa hat sich endgültig der Gallikanismus in den Romanismus verwandelt. Gewiss, die theoretische Konstituierung der katholischen Über- und Universalkirche damals in Pisa bedeutete in der Praxis vorerst noch keinen vollen Erfolg in dem Sinne, dass nun sofort alle Kirchenkreise der beiden Gruppen sich unter die Autorität des Überpapstes gestellt hätten. Eine solch allgemeine, schnelle Wendung und Verwirklichung der Idee hat wohl auch keiner der zu Pisa Versammelten erwartet. Wir wissen ja, dass nach der Wahl des Universalpapstes die beiden Gruppenpäpste ihrerseits gar nicht an Abdankung dachten. Die Unterpäpste konnten deshalb im Amte bleiben, weil sie eben vorläufig noch eine große Anhängerschaft besaßen, die von einer Überkirche und von einem Überpapst nichts wissen wollte. So gab es damals tatsächlich drei Päpste in der Christenheit Und es vergingen bis zur absoluten Verwirklichung der Idee des Universalpapsttums unter hartnäckigen Kämpfen noch viele Jahre. Das Jahr des Konzils von Pisa ist ferner auch der Anfangstermin der nunmehr stramm organisierten und von nun an systematisch betriebenen großen Geschichtsfälschungsaktion. Das nächste Heft wird behandeln die Fälschung der Geschichte des Urchristentums. Um den Leser in die Lage zu versetzen, den mit dem nächsten Hefte einsetzenden kritischen Vorstoß gegen die Geschichte des Urchristentums als notwendig zu begreifen, führe ich ihn schon an dieser Stelle ganz kurz in das neue Problem ein. Dies Problem betrifft die schriftliche Grundlage der christlichen Dogmenbildung, die Heilige Schrift, insonderheit das Neue Testament. Ich habe bisher aus taktischen Gründen das Neue Testament im hergebrachten Sinne als die seit alters fix und fertige Größe des festgefügten Schriftkanons der christlichen Kirche behandelt. Diese Voraussetzung darf nun nicht mehr länger kritisch unangetastet bleiben. Nachdenkliche Leser mögen sich schon selbst die Frage vorgelegt haben, welche Kirche hat denn nun den Schriftkanon des Neuen Testaments geschaffen und sanktioniert, wenn bis zum 15. Jahrhundert eine römische Universalkirche überhaupt noch nicht existiert hat. Wir wissen, dass es vor dem 15. Jahrhundert nur unabhängige, dogmatisch sehr unterschiedliche Regionalkirchen gegeben hat. Konnte da in den erbitterten Dogmenkämpfen dieser rivalisierenden Kirchen ein fester, allgemein verbindlicher Kanon überhaupt zustande kommen? Mit anderen Worten, sollte also vielleicht das Neue Testament, wie es heute vorliegt, erst entstanden sein, als die verschiedenen Teilkirchen sich auf dem Konzil zu Pisa zu einer Universalkirche zusammenschlossen? Das sind die Fragen, deren Beantwortung mit dem folgenden Hefte in Angriff genommen werden müssen. Ende des Buches.